So hat's geklungen hier bei uns vor 3 Monaten. Thank you, Heinz. Here we go. FM 4. Laboom Deluxe. Yes, yes, ja. Nach 3 Stunden Unlimited solltet ihr jetzt gut aufgewärmt sein und bereit für 6 Stunden Laboom Deluxe. Am Mikrofon euer Laboom Oberlux Heinz Reich. Und ab 11 übernimmt dann Slack Hippie mit seiner monatlichen Dogs Bollocks Show. Wir starten jetzt aber mit Fede Fröstl. Der hat uns ein exklusives Set für Laboom Deluxe geschickt und das bringt internationale Vibes ins Studio. Geboren in Córdoba, Argentinien, hat Fede schon sehr früh seine Leidenschaft für Musik entdeckt. Mit 15 hat er angefangen, verschiedenste Instrumente und Rhythmen zu erkunden, bevor er Ende der 90er seine ersten Mixes ausprobiert hat. Ein Weg, den er bis heute konsequent verfolgt. Seit einigen Jahren lebt Fede Fröstl in Wien und hat hier in den unterschiedlichsten Locations gespielt. Vom Kramladen über den Praterdom bis zu Underground-Spots wie Crypt, Puff oder Bonnyhof. Seine musikalische Reise hat ihn außerdem schon quer durch Europa und Südamerika geführt. Auftritte in Holland, in der Kashmir Lounge beim Amsterdam Dance Event, Ungarn, Kroatien und Argentinien sind nur ein kleiner Ausschnitt seiner Tourstationen. Fede Fröstls Mixes sind eine Fusion aus kulturellen Einflüssen und clubtauglicher Energie. Also immer eine Reise, die Genre und Landesgrenzen sprengt. Hier und jetzt gibt es die aktuelle Etappe dieser Reise zu hören. Also Lautstärke hochdrehen und den Beat übernehmen lassen. Hier ist Fede Fröstl in the Mix. FM4 Dance. Open the Leaks. We'll be right back.